Alltag wie jeder andere. Der Alltag frisst tiefe Wunden in dich. Du weißt, es wird nichts anderes geben. Sie nahmen dir dein schönes Leben. Mörder deiner Jugend!